in meinem Blut, rennt durch meine Adern, trag ihn in meinem Herzen, vererbt von meinem Vater, in der Luft, die ich atme, in der Art, wie ich die Dinge fokussiere, meine Ziele sind gejagte, der Instinkt macht dich unschlagbar, auf der Lauer wie ein Panther, Augenmuster an jede Landschaft, diese Aura wie ein Panzer, ich vertraue keinem Handschlag, die Stimme, die mich warnt, wiederholt sich wie ein Mantra, falsche Versprechen sind Heroin, sie lenken den Verstand, das Denken wird verlangsamt, und die Beute wird berechenbarer, wenn ihr Jäger spürt, bevor sie Angst hat, jede Narbe, die wir tragen, macht die Haut nur ein Stück dicker. Und was damals schon ein Schnitt war, wird heute nicht mal ein Kratzer. Gute Miene, böse Spiel, wir durchleuchten die Kulissen. Also glaub mir, mein Freund, denn nur eines musst du wissen: Das Gefühl, das wie ein Schauer dauernd hochkriecht an deinem Rücken, ist ein Wink deines Instinkts, um dich zu schützen. Da wo die Augen nicht sehen, der Glaube dir fehlt, Vertrauen nicht zählt, da bleibt dir nur dein Instinkt. Vertrau ihm blind. Da wo die Augen nicht sehen, der Glaube dir fehlt, Vertrauen nicht zählt, da bleibt dir nur dein Instinkt. Bleibt dir nur dein Instinkt. Ich folg ihm in meinem Blut, rennt durch meine Adern, trag ihn in meinem Herzen, vererbt von meinem Vater, in der Luft, die ich atme, in der Art, wie ich die Dinge fokussiere, meine Ziele sind gejagte, der Instinkt macht dich unschlagbar. Immer präsent, denn gemacht hat die keiner. Stark geworden wie eine Pflanze, deren Wurzeln im Asphalt waren. Und mein Blick, er schneidet durch den grau-schwarzen Schleier. Denn sie locken dich mit Gift, lila Scheinen oder Weibern. Kämpft den Dschungel wie ein Junge, der da lebt, seitdem er klein war. Wie ein Schmied, der nie pausiert, macht er meinen Willen eisern. Schärft die Klinge, die falsche Fesseln durchtrennt, die der Hype macht. Durchleuchtet jede Seele und erkennt, ob sie mal rein war. Geb ich ein oder ein Prozent, legt er noch einen drauf ins Team. Er will Frieden um jeden Preis. Aber formt mich für den Krieg wie ein Stoff, der meine Muskeln wachsen lässt und motiviert. Ein Immunsystem für Heuchler attackiert den Parasit. Ein Profiler, der anhand deiner Stimmlage sieht, ob sie lügt, wenn sie sagt, dass sie dich liebt. Doch auch die Liebe geht vorbei, weil jedes Schiff irgendwann sinkt. Doch was mir am Ende bleibt, ist der Instinkt. Da wo die Augen nicht sehen, der Glaube dir fehlt, Vertrauen nicht zählt, da bleibt dir nur dein Instinkt. Da wo die Augen nicht sehen, der